überall auf der weiten Fläche der Aufmarsch der Divisionen und Regimenter. Rechts die Deutschen, links die Italiener. Es ist das Bild der Zusammenarbeit der Achse auf dem nordafrikanischen Feldzug, das sich hier vor Toppok wieder zu einem Symbol vereinigt. Und sie wetteifern miteinander, das Beste zu geben, über den Panzergraben vorzudringen, hinein in die Befestigungswerke, um dort mit Feuer und mit den Waffen, die sie in Händen tragen, die Tommies herauszuwerfen und den Weg in das Innere der Festung Toppok freizumachen. Es ist 11 Uhr und 40 Minuten. An der Stelle, wo unsere Pioniere heute Morgen den Panzergraben, der unsere Panzerdivisionen bei dem Einbruch in die innere Befestigungslinie von Toppok aufhalten sollten, überwunden haben, treffen wir den Oberbefehlshaber der Panzerarmee Afrikas, Generaloberst Rommel. Herr Generaloberst, darf ich gehorsam bitten, zu den bisherigen Erfolgen vor Toppok und zu den Operationen hier kurz ein paar Worte zu sagen, vor allen Dingen auch über den Erfolg von Bardia. Heute krönt die Truppe ihr bisheriges Werk durch Eroberung der Festung Toppok. Bardia ist heute Nacht besetzt worden. Deutsche und italienische Soldaten haben Übermenschliches in diesen Kämpfen geleistet. Sie haben Feldbefestigungen, Erdberge, Minenfelder überwunden, mit einem Schwung, wie man sich schöner nicht denken kann.